Schuld und Schulden. Die Systemfrage. Frank Schirmacher rührte im August 2011 in einem emotionalen Rundschlag alles zusammen. Die Weltfinanzkrise von 2007 bis 2009, die Eurokrise von 2009 bis X, die Krise des bürgerlichen Bewusstseins, die Vermögensverteilung, die linke Systemkritik, den Neoliberalismus, was immer das ist, die Deklassierung geistiger Arbeit, die schleichende Zerstörung der deutschen Universität, den demografischen Wandel und vieles mehr. Als jemand, der seit Mitte der 60er Jahre alle Systemdebatten verfolgt und teilweise mitbestritten hat, war mir in der Liste seiner Klagepunkte nichts neu oder unbekannt. Ich bin ein Freund interdependenten Denkens. Aber bei zu viel Interdependenz von zu vielen Elementen werden die Gedanken unklar bzw. unverdaulich. Ich interpretierte diesen Aufsatz als Hilferuf und Dokument der Ratlosigkeit. Die dadurch ausgelöste Folge weiterer Aufsätze unterschiedlicher Autoren nahm ich als Indiz dafür, dass die Kombination von Weltfinanzkrise, Eurokrise und Schuldenkrise erneut die Frage nach der Legitimation unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung aufwirft. Dies gilt besonders deshalb, weil in den letzten 20 Jahren die Ungleichheit der Verteilung von Einkommen und Vermögen in den Industriestaaten allgemein zugenommen hat. Insbesondere aber in den USA und Großbritannien. Dieses schien vielen noch tolerabel, solange das System regelmäßig Wachstum und Beschäftigung lieferte. Als aber diese Kette abriss und sich stattdessen die Kosten der Bankenrettung auftürmten, setzten gerade in diesen beiden Ländern besondere Zweifel ein und haben eine Legitimationskrise des Kapitalismus ausgelöst, die sich sogar weit in konservative Kreise frisst, aber auch in deutschen Umfragen ihre Spuren hinterlässt. Das war der Ausgangspunkt der Occupy-Bewegung. Die Legitimationsfrage ist ganz zwangsläufig ein gesellschaftliches Dauerthema, seitdem der Absolutismus abgeschafft und infolgedessen das Gottesgnadentum des geborenen Herrschers als Legitimationsgrundlage entfallen ist. Seitdem gilt, legitim ist nur, was die Mehrheit der Bürger bzw. der meinungsbildenden Klasse als legitim empfindet. Um das herauszufinden und auf den jeweils aktuellen Stand zu bringen, bedarf es immer wieder einer gesellschaftlichen Diskussion. Über den möglichen Ertrag solcher Diskussionen darf man sich aber auch keine Illusionen machen. Der Kommunismus bzw. Staatssozialismus ist untergegangen. Das marktökonomische Modell mit Privateigentum an den Produktionsmitteln dominiert in der Welt. Und keiner ist in Sicht, dem etwas grundsätzlich Besseres einfiele. Bei der Einordnung der aktuellen Krise ist zunächst ein Blick auf die Proportionen sinnvoll. Der große Eindruck, den die Krise auf viele Betrachter macht, liegt nämlich an der perspektivischen Verzerrung durch Nahbetrachtung in Zeit und Raum. Schauen wir uns das Wirtschaftswachstum in der Welt in den vergangenen 10 Jahren an, so hat die Krise, was die Entwicklung von Produktion, Einkommen und Beschäftigung angeht, 2008-2009 allenfalls eine kleine Delle hinterlassen. Außerdem sind Wirtschafts- und Finanzkrisen, mögen sie kleiner oder größer daherkommen, unaufhebbarer Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung. Schon deshalb, weil der Mensch und die Gesellschaft dazu neigen, dieselben Fehler immer wieder zu machen. Darum führen wir auch immer wieder dieselben Diskussionen. Dies vorausgeschickt, mache ich im Folgenden den Versuch, in die legitimationsbezogene Betrachtung der Schuldenkrise ein wenig Struktur zu bringen. Dazu zunächst einige allgemeine Bemerkungen, die selbstverständlich sein sollten, offenbar aber nicht selbstverständlich sind. Eine funktionierende marktwirtschaftliche Ordnung löst das Allokationsproblem, nicht aber das Verteilungsproblem, und sie hat auch keinen eingebauten Sensor für Gerechtigkeit. Das ist übrigens der Grund, warum ich als junger Ökonom vor 39 Jahren Mitglied der SPD geworden bin. Wie der Vergleich von Schweden und den Vereinigten Staaten zeigt, ist es grundsätzlich möglich, eine kapitalistische Marktwirtschaft mit ganz unterschiedlichen Politiken zur Umverteilung und sozialer Sicherheit zu verbinden, ohne dass die Funktionsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Systems beeinträchtigt wird. Die meisten Märkte bedürfen der Regulierung. Die dabei aufgeworfenen Fragen sind nicht banal und selten eindeutig zu entscheiden. Das gilt auch für die Finanzmärkte. Kredite sind in jeder funktionierenden Wirtschaft genauso unverzichtbar, wie Finanzierungsüberschüsse an anderer Stelle unvermeidlich sind. Deshalb sind der Entwurf und die Durchsetzung von Regeln der Regulierung zentrale Aufgaben von Politik. Fehler in diesem Bereich sind nicht Markt- oder Systemversagen, sondern Politikversagen.